1. Du sollst nun ein Klageleid über die Fürsten Israels anstimmen und Davyfolgend wird sprechen. 2. Frage SIE, was für ein Machtiglohen ihr Mutter unter den anderen Lohen war, da SIE ihr Jungen inmitten von Raubtieren legert und SIE dort Grossog. 3. SIE zog eins ihrer Jungen auf, das zu einem kraftigen Lohen Herrenwuchs, das Jagen lernte und schließlich sogar Menschenfraß. 4. Als die Volker von ihm erfuhren, versammelten SIE sich gegen ihn, fingen ihn in einer Grube und führten in mit Nasen ringen nach Ägypten ab. 5. Nachdem die Mutter erkannt hat, dass ihr Hoffnung auf sein Rücke verloren war, wollte SIE ein anders ihrer Jungen aus und machte es ebenfalls zu einem starken Lohen. 6. Dieser bewegt sich stolz unter den anderen Lohen, lernte das Jagen und wurde benso gefährlich, in dem Menschen verschlang. 7. Machte viel Frauen zu Witwen und verwüstet ihr Stadti, so dass das gesamte Land und sein Bewohner aufgrund seines gewaltigen Gebrüls in Schrecken versetzt wurden. 8. Daraufhin mobilisierten die umliegenden Volker ihr Kräfte in, warfen ihr Netz über in aus und nahmen ihn in ihrer Vollgruppe gefangen. 9. SIE legten ihn in Ketten, brachten ihn in einem Käfig zum König von Babylon und hielten ihn dort streng bewacht, damit sein Stimm auf den Bergen Israels nie wieder zu hören sei. 10. Dein Mutter glich zu dem einem Weinstock, der direktem Wasser geflannt war und dirch die reichlich Bewasserung viel Früchte und Zweige herbebrachte. 11. Aus seinen starken Asten entstanden Hescherstab, und der Weinstock wuchs so hoch über das dickte Gebüsch hinaus, dass dirch sein Gross und die Mensch seine Ranken aufiel. 12. Doch plötzlich wurde der Weinstock im Zorn entwurzelt und zu Boden geworfen, woraufhin der Ostwind sein Früchte austrocknet und sein starken Zweige im Feuer verbrannten. 13. Jetzt ist er in der Wust eingepflant, in einem dürren und wollig ausgetrockneten Land, wo kaum überleben kann. 14. Ein Feuer breitet sich von einem seiner Zweige aus und wird zert als sein Ranken, so dass kein kraftiger Ast mehr übrig blieb, der als Herrscherstab dienen konnte, dies ist ein Klageleid und soll als solches bestehen bleiben.